Grelles, weißes Licht stach ihm in die Augen. Er presste die Lider fest zusammen, doch das half nichts. »Nicht«, sagte er und wollte abwehrend die Arme heben, aber er konnte sie nicht bewegen. Da öffnete er erschrocken die Augen, blickte um sich. Die beiden Männer in den schwarzen Lederuniformen rührten sich nicht. Sie lagen da, wie er sie zuletzt gesehen hatte. Er brauchte sie nicht erst zu untersuchen, um zu wissen, dass sie tot waren. »Also ist auch Belsnor tot«, dachte er. »Die Erkwaffe betäubt nicht. Sie tötet.« »Wo bin ich?« Der Sichtschirm des Schwebers war immer noch eingeschaltet. Doch die dazugehörige Außenkamera war offenbar auf ein sich unmittelbar vor ihr befindliches Objekt gerichtet. Der Schirm zeigte jetzt nichts als eine flache, weiße Oberfläche. Mühsam gelang es ihm jetzt, einen Arm zu bewegen, dann beide. Langsam zog er sich wieder auf den Sitz hoch. Wie viel Zeit war inzwischen vergangen? Vorsichtig tastete er nach seiner verletzten Schulter. Sie hatte zu bluten aufgehört. Man hatte ihn also angelogen. Babel hatte doch anständige Arbeit geleistet. Er griff nach den Konsolen und drehte an der Kugel, die die Sichtschirmkamera steuerte. Jetzt zeigte der Schirm eine riesige tote Stadt. Der Schweber hatte auf einer Landeplattform hoch über ihr aufgesetzt. Keine Bewegung. Keinerlei Aktivität. Niemand lebte in dieser Stadt. Morley sah nichts als Verfall, Zerstörung, Niedergang. Als wäre er in der Stadt des Formenzerstörers gelandet. Der Lautsprecher über der Steuerkonsole gab keinen Ton von sich. Von ihnen konnte er also keine Hilfe erwarten. »Wo zur Hölle bin ich?«, fragte er sich. Taumelnd kam er auf die Füße, schleppte sich zur Luke, öffnete sie und sah hinaus. Die Luft roch nach Kälte und Tod. Er lauschte. Nichts. »Der Autopilot«, schoss es ihm durch den Kopf. »Er hat eine Sprachsteuerung.« Eine Taste fiel ihm ins Auge. DAT-Info stand darauf. Er drückte sie. Einige Sekunden lang geschah nichts. Dann kam eine Stimme aus dem Lautsprecher. »Dateninformation? Ihre Frage?« Es war eine Vodur-Stimme, die elektronische Imitation einer menschlichen Stimme. »Was ist meine jetzige Position?«, fragte er. »Für Auskünfte dieser Art aktivieren Sie bitte Fluginfo.« »Hier ist aber nichts, was als Fluginfo gekennzeichnet ist.« »Der Schalter befindet sich auf der Instrumententafel rechts von Ihnen.« Er sah hin. Tatsächlich, da war er. Mit zittriger Hand drückte er darauf und fragte dann, »Wo bin ich?« »Sie sind in London, Sir.« »London? Aber wie ist das möglich?« »Sie sind hierher geflogen.« »Du meinst die Stadt London? England? Auf Terra?« »Ja, Sir.« Morley war völlig fassungslos. So sehr, dass er einen Moment lang sogar seine Schmerzen vergaß. »Kann ich mit diesem Schweber nach Delmark O fliegen?« »Das ist ein 6-Jahre-Flug. Der Schweber ist für so einen Flug nicht ausgerüstet. Sein Schub reicht nicht einmal aus, um diesen Planeten zu verlassen.« »Terra«, murmelte er. Nun, das würde zumindest die verlassene Stadt erklären. Soweit er gehört hatte, waren alle großen Städte auf Terra verlassen. Die gesamte Erdbevölkerung war ausgewandert, mit Ausnahme der Strauße. »Der Schweber ist also nur für planetare Flüge geeignet?« »Ja, Sir.« »Kannst du herausfinden, woher ich gekommen bin? Welchen Kurs ich geflogen bin?« »Natürlich.« Das Summen wurde stärker. Ihr Ausgangspunkt war 3R68222B. »Und Sie sind?« »Das sagt mir gar nichts.« »Hat der Ort keinen Namen?« »Nein, kein Name.« »Kannst du den Schweber auf diese Koordinaten programmieren?« »Ja. Ich kann die Daten in das Flugkontrollgerät einspeisen und den Autopiloten aktivieren. Soll ich das tun?« »Ja.« Völlig erschöpft sackte Morley auf dem Pilotensitz zusammen. »Gib mir eine akustische Bestätigung«, brachte er noch heraus, »wenn wir da sind.« »Ja, Sir. Ich werde Sie wecken.« Doch Morley konnte sie nicht mehr hören. Er hatte wieder das Bewusstsein verloren